Abschnitt 9 aus Der Lärm von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Viertes Kapitel: Geräusche, Teil 1. Wohltuend ist für jedermann, wofern er sich entrüsten kann. Wo soll ich beginnen? Welche aus all den quälenden Lärmgewalten zuerst herausheben? Schnell verbrauchte Bevölkerungen atmen und sterben im Getobe unermesslich anschwellender Riesenstädte, atmen im Dunst und Gestank der Fabriken, im Abhub der Trottoire, im Staube ihrer kleinen Wohnungen, in der grässlichen Atmosphäre von Ruß, Rauch und Schmutz, die über den Städten liegt. Hunderttausende, überarbeitet, überlastet, übermüdet, auf engstem Raum in die riesigen, sonnenlosen, steinernen Kästen gesperrt, wo sie leben und sich betäuben, streiten und Kinder zeugen. Immer neue Hunderttausende, Sklaven der Geräte, Besitztümer und Institutionen. In der grauenhaften Eigenbrödelei der Einzelkochwirtschaft und Einzelhauswirtschaft, an jedes streng auf sein Eigentum erpicht und eben darum beständig zusammenhockend und einander in den Ohren liegend. Ach, so hässlich an Gestalt und Gesicht, recht eigentlich verunstaltet, deformiert, unnatürlich, verkümmert, ungesund. So leben sie am Leben vorüber, ruhelos einander den Kampf erschwerend, einer auf des anderen Nervenklaviatur spielend, roh, primitiv, abgeschmackt, zwecklos. Nicht bösartig, aber töricht und urteilslos, nicht verantwortlich und frei, aber unschön und stumpf. Wie könnten denn auch wir in unserer Mischung von fordernder Sinnengier und bedürftigem Aberglauben des Lärmes entbehren? Er ist uns ein großer Segen, denn er betäubt. Er lässt uns nicht zum Bewusstsein unserer selbst kommen, nicht zum Bewusstsein all dieser Armut, all dieser Armseligkeit. Erstens. Aus diesem Gelärme will ich zunächst das niederträchtige, überflüssige Peitschenknallen denunzieren, über dessen Schändlichkeit schon Schopenhauer so lebendige Worte schrieb, dass ich nichts Besseres weiß, als wenigstens einen kurzen Passus seiner Abhandlung hierher zu setzen. Die Sache stellt sich dar als reiner Mutwille, ja als frecher Hohn des mit den Armen arbeitenden Teiles der Gesellschaft gegen den mit dem Kopf arbeitenden. Dass eine solche Infamie in Städten geduldet wird, ist eine große Barbarei und eine Ungerechtigkeit. Umso mehr, als es gar leicht zu beseitigen wäre durch polizeiliche Anordnung eines Knotens am Ende jeder Peitschenschnur. Es kann nicht schaden, dass man die Proletarier auf die Kopfarbeit der über ihnen stehenden Klasse aufmerksam mache. Denn sie haben vor aller Kopfarbeit eine unbändige Angst. Dass nun aber ein Kerl, der mit ledigen Postpferden oder auf einem losen Karrengaul die engen Straßen einer volkreichen Stadt durchreitend, mit einer klafterlangen Peitsche aus Leibeskräften unaufhörlich klatscht, nicht verdiene, sogleich abzusitzen, um 5 aufrichtig gemeinte Stockprügel zu empfangen, das werden mir alle Philanthropen der Welt nebst den Legislativen, sämtliche Leibesstrafen aus guten Gründen abschaffenden Versammlungen nicht einreden. Aber etwas noch Stärkeres als jenes kann man oft genug sehen, nämlich so einen Fuhrknecht, der allein und ohne Pferd durch die Straßen gehend unaufhörlich klatscht. So sehr ist diesem Menschen der Peitschenknall zur Gewohnheit geworden, infolge unverantwortlicher Nachsicht. Soll denn, bei der so allgemeinen Zärtlichkeit für den Leib und alle seine Befriedigungen der denkende Geist das Einzige sein, was nie die geringste Berücksichtigung, noch Schutz, geschweige denn Respekt erfährt. Fuhrknechte, Sackträger, Eckensteher und dergleichen sind Lasttiere der menschlichen Gesellschaft. Sie sollen durchaus human, mit Gerechtigkeit, Billigkeit, Nachsicht und Vorsorge behandelt werden, aber ihnen darf nicht gestattet sein, durch mutwilligen Lärm den höheren Bestrebungen des Menschengeschlechtes hinderlich zu werden. Ich möchte wissen, wie viele große und schöne Gedanken diese Peitschen schon aus der Welt geknallt haben. Hätte ich zu befehlen, so sollte in den Köpfen der Fuhrknechte ein unzerreißbares Nexus Idearum zwischen Peitschenknallen und Prügelkriegen erzeugt werden. Gegen unnützes, brutales Peitschengeknall bietet in der Tat weder die Strafgesetzgebung noch das bürgerliche Recht irgendwelchen Rechtsschutz. Die gesamte Regelung des Verkehrs der Privatfuhrwerke, Droschken, Hansoms, Gepäckwagen, Lastwagen, Omnibusse und Autobusse untersteht den Ortspolizeibehörden, die zwar allerlei Vorschriften und Verfügungen erlassen, in der Regel aber keine Machtmittel haben, um zahllosen Übergriffen der auf den Straßen lebenden Arbeiterklassen wie Fuhrleute, Kutscher, Pflasterer, Trottoir, Kanalarbeiter usw. so wirksam zu begegnen. Nur in wenigen Städten besteht eine ausgiebige Polizeigesetzgebung über Peitschenknallen, Räderknarren und das Schottern der Lastfuhrwerke. In Deutschland gibt es, wenn ich recht unterrichtet bin, bisher nur in Nürnberg einen Verein zum Schutz gegen den Straßenlärm, der seine Kräfte im Dienste von Schillers Erster Bürgerpflicht öffentlich geltend macht. Hingegen soll in England und Amerika schon weit mehr auf die Hygiene des Ohres geachtet werden, als das in Deutschland und Österreich leider der Fall ist. Ich will eine Notiz aus einer New Yorker Zeitung hierher setzen, aus der zu sehen ist, welchen Segen eine einzelne, energische, hochgesinnte Persönlichkeit im Kampfe gegen das öffentliche Lärmgetöse zu stiften vermag. Miss Rice schlug ein sehr zweckvolles Verfahren ein. Sie ging nicht gegen den großstädtischen Lärm überhaupt vor, sondern sie behandelte die Sache portionsweise. Zunächst eröffnete sie einen Feldzug gegen das Höllengetöse, das bisher im New Yorker Hafen durch die zahllosen Dampfpfeifen und Glocken der Schiffe, Petroleum- und Benzinboote, Vaporettos und Fähren veranstaltet wurde. Die energische Frau setzte sich mit Stadt- und Hafenbehörden sowie mit einflussreichen Persönlichkeiten zu Lande und zur See in Verbindung und ruhte nicht, bis sie eine Verfügung der Hafenpolizei erreicht hatte, durch die das Lärmen mit Nebelhörnern und Sirenen sowie das überflüssige Tuten und Pfeifen allen Schiffen, welchem Lande sie auch angehören und was immer der Zweck ihrer Fahrten sei, innerhalb der Bay von New York strengstens verboten wurde. Ihre nächste Maßnahme war die Begründung eines Vereins zur Bekämpfung des Straßenlärms im Innern der nordamerikanischen Riesenstadt. Auch hier wird wieder schrittweise vorgegangen. In erster Linie soll der Lärm in der Nähe der Krankenhäuser unterdrückt werden. Der Leiter eines solchen veröffentlichte eine Erklärung, wonach lediglich infolge des fast unausgesetzt von allen Seiten in die Anstalt hereindringenden Lärms im Laufe eines Jahres 2 Kranke irrsinnig geworden sind. Auch andere Fachmänner und Hygieniker haben die Dringlichkeit von Vorschriften zur Sicherung der Ruhe der Krankenhäuser energisch betont. Man nimmt in New York allgemein an, dass demnächst die Behörden den Anträgen des von Miss Rice ins Leben gerufenen Anti-Lärm-Vereins entsprechen werden. Dieser hat bereits eine Reihe ganz bestimmter Forderungen aufgestellt. In der Nähe von Krankenhäusern, Kliniken Sanatorien und ähnlichen Anstalten, soll das Läuten der Straßenbahnglocken aufhören, auch jeder Marktschreier, Drehorgelspieler wie jeder schreiende Trunkenbold durch einen Schutzmann fortgetrieben oder nötigenfalls verhaftet werden. Auch in der Nähe von Schulen, Erziehungsanstalten, großen Pensionaten soll der Lärm inhibiert werden. Auch die Milchwagen, die in New York durch die aneinanderschlagenden Blechkannen und unter Mitwirkung des meist erbärmlichen Straßenpflasters einen Heidenlärm veranstalten, sind schon ernsthaft aufs Korn genommen. Übrigens sei bemerkt, dass die Stadt New York auch schon früher den Anfang zu einer eigenen Lärmgesetzgebung gemacht hat. So gilt dort als Gesetz, dass ein Kutscher, der Baumstämme oder Eisenstäbe transportiert, gehalten ist, die Enden des Holzes oder Eisens mit Tüchern oder Stroh zu umwickeln, widrigenfalls er Strafe bis zu $25 zu zahlen hat. Auch in London kommt man neuerdings notgedrungen zu ähnlichen Schutzbestimmungen. So untersagen die Reglements des London Committee Council spezialisierten Arten des Lastverkehrs die Benutzung der Citystraßen zwischen abends 10 und morgens 7 Uhr. Lastfuhren können während dieser Zeit nicht die Straßen der Innenstadt befahren. Es ließe sich wohl noch mancherlei durch Einführung eines besseren geräuschlosen Beton- oder Asphaltpflasters und ferner durch exaktere Verfügungen über die erlaubte Spurweite und den Radbelag der Lastwagen sowie über Nägel- und Hufbeschlag der Pferde erreichen. Wir sehen an dem ungemein großen, beständig noch anschwellenden Bicycle-Verkehr, der nur durch die unaufhörlichen Warnungssignale geräuschvoll ist, dass Gummireifen im Verein mit geräuschlosem Pflaster keinen Verkehrslärm aufkommen lassen. Endlich ist nur Frage der Zeit, dass sich die Wohn- und Erholungssphäre der Großstädter von ihren Verkehrsbezirken radikal abtrennt. In einer Abhandlung über Entartung hat Max Nordau die wachsende Empfänglichkeit für Lärm, Klammer auf, wie übrigens alles, was irgendwie auf Geschmack und Kultur hindeutet, Klammer zu, als ein Symptom sozialer Neurasthenie gekennzeichnet. Seine Satire malt folgendermaßen den lärmfreien Zukunftsstaat der Entarteten. Nachdem es sich häufig ereignet hat, dass aufgeregte Personen, die einem plötzlichen Zwangsantrieb nicht widerstehen konnten, aus ihren Fenstern mit Windbüchsen und sogar ohne den Versuch der Heimlichkeit im offenen Überfall Gassenjungen totgeschossen haben, die schrille Pfiffe oder grundlose Gellquietsche ausgestoßen, dass sie in fremde Wohnungen, wo von Anfängern Klavierspiel oder Gesang geübt wurde, eingedrungen sind und Metzeleien angerichtet, dass sie Dynamitanschläge auf Pferdebahnwagen ausgeführt haben, deren Schaffner läutete oder pfiff, ist es gesetzlich verboten worden, auf der Straße zu pfeifen oder zu grölzen. Für Klavier- und Gesangsübungen sind eigene Gebäude hergestellt worden, die so eingerichtet sind, dass kein Ton aus ihrem Innern nach außen dringt. Das öffentliche Fuhrwerk darf kein Geräusch machen und gleichzeitig ist auf den Besitz von Windbüchsen die schwerste Strafe gesetzt. Was hier im Hohn und zum Spott ausgesprochen wurde, nehme ich als ernstes Postulat der Zukunft in Anspruch. Einen Teil seiner Verwirklichung hoffen wir noch zu erleben. Ende von Abschnitt 9. Gelesen von Klaus Missfeld.